Regensburg, zugleich Direktor des Museums in Regensburg, das sich besonders der Brauchtumspflege widmet. Bayern 2 Hörspiel. Wir bringen nun die dritte Folge des 10-teiligen Hörspiels Moby Dick oder der Wal. Nach dem gleichnamigen Roman des amerikanischen Schriftstellers Herman Melville, der vor 200 Jahren am 1. August 1819 in New York geboren wurde. In Moby Dick oder der Wal berichtet der junge Seemann Ismael von seinen Erlebnissen auf dem Walfangschiff des einbeinigen Kapitäns Ahab, der davon besessen ist, einen ungeheuer großen und gefährlichen weißen Wal zu erlegen. Was bisher geschah. Ismael und sein Freund, der Harpunier Quiquec, heuern auf dem Walfänger Pequod an. Das eigenartige Schiff sticht am Weihnachtstag in See und macht sich auf eine mehrjährige Reise zu den Walfanggründen. Es ist eine Reise ins Ungewisse, vor allem, weil bisher niemand den geheimnisvollen Kapitän Ahab zu Gesicht bekommen hat. Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Bulert. Dritter Teil. Der erste Steuermann der Pequod hieß Starbuck. Er war auf Nantucket geboren und entstammte einer alten Quäkerfamilie. Ein hoch aufgeschossener, ernsthafter Mann. Mr. Starb, lassen Sie die Boote klarmachen zum Wegfahren. Aye, Sir. Und obschon an einer eisigen Küste geboren, schien er mit seinem Leib, welcher hart war wie zweimal gebackener Schiffszwieback, bestens dafür geeignet, die heißen Breiten zu ertragen. Ja! Kräftig pullen, Leute! Los! Ja! Sein spritziges Blut wurde in den westindischen Tropen nicht schal wie Bier in Flaschen. Pullt, Bella! Schneller! Ja! Voraus wartet fässerweise Tran auf uns! So wie er war, ungewöhnlich gewissenhaft für einen Seemann und mit einer tiefen Ehrfurcht vor der Natur versehen, hatte das wilde, einsame Leben auf dem Wasser in ihm einen starken Hang zum Aberglauben geweckt. Zu jenem Aberglauben freilich, welcher in manchen Gemütern eher der klugen Einsicht entspringt als dem Unwissen. Wenn ihr Angst vor Pottwal habt, Leute, dann seid ihr richtig bei mir. Kein Mann in Starbucks-Boot, der keine Angst vor dem Wal hat. Und jetzt los, pullt! Ja! Damit meinte er offenbar nicht nur, dass der verlässlichste und brauchbarste Mut jener ist, welcher aus dem rechten Abschätzen der bevorstehenden Gefahr erwächst, sondern auch, dass ein vollkommen furchtloser Mann ein weit gefährlicherer Bordkamerad ist als ein Feigling. »Ei, ei«, sagte Stubb, der zweite Steuermann. »Dieser Starbuck ist ein so vorsichtiger Mann, wie du ihn in der Walfängerei kein zweites Mal findest.« Doch werden wir in Bälde sehen, was das Wort vorsichtig genau bedeutet, wenn es ein Mann wie Stubb in den Mund nimmt. Starbuck sagte sich, ich bin hier auf diesem unsicheren Weltmeer, um Wale für meinen Lebensunterhalt umzubringen und nicht, um mich von ihnen für den ihren umbringen zu lassen. Und Starbuck wusste nur zu gut, dass Hunderte von Männern auf diese Weise ums Leben gekommen waren. Was war seinem eigenen Vater zum Verhängnis geworden? Wo in den bodenlosen Tiefen konnte er seines Bruders abgerissene Glieder finden? So tapfer er auch sein mochte, war seine Tapferkeit doch von der Art, wie man sie vor allem an jenen furchtlosen Männern sieht, die zwar im Kampf mit Wasser, Wind und Wal felsenfest zu stehen pflegen und vor dem wirren, gewöhnlichen Grauen der Welt keinen Zoll weichen, aber jenen schrecklicheren, weil inneren Schrecken nicht zu widerstehen vermögen, welche bisweilen von der gefurchten Stirne eines mächtigen, vor Wut rasenden Mannes drohen. Sollte jedoch die folgende Erzählung auch nur an einem Beispiel enthüllen, wie die Tapferkeit des armen Starbuck voll und ganz zernichtet würde, so brächte ich es wohl kaum übers Herz, das aufzuschreiben. Es ist nämlich überaus betrüblich, nein, mehr noch erschreckend, den Niedergang seelischer Stärke zu enthüllen. Menschen mögen im Verbund von Aktiengesellschaften und Nationen abscheulich wirken. Es mag Schurken, Narren und Mörder unter ihnen geben. Menschen mögen gemeine und mickrige Visagen haben. Aber der Mensch ist seinem Ideal nach ein so edles und funkelndes, ein so großartiges und strahlendes Geschöpf, dass all seine Mitmenschen herbeieilen sollten, um einen etwaigen Schandfleck mit ihren kostbarsten Gewändern zu bedecken. Mr. Stubb! Stubb hieß der zweite Steuermann. Hey, Mr. Stubb! Er stammte vom Cape Cod und wurde daher nach örtlichem Brauch als Cape Cod-Mann bezeichnet. Boot kommt längsseits, an Backbord! Ich denke, hier gibt's Wale! Wo ist denn eurer? Habt ihn wohl verloren unterwegs? Ein lustiger Bursche war er, weder feige noch tapfer. Gefahren nahm er, wie sie kamen, gleichmütig auf sich und rackerte ruhig und gefasst vor sich hin, während die Jagd ihren bedrohlichen Höhepunkt zusteuerte, grad wie ein wandernder Tischlergeselle, der nur übers Jahr angestellt ist. Gut gelaunt, sorglos und gemütlich präsidierte er in seinem Fangboot, als wäre das tödlichste Treffen nichts als ein Festschmaus und seine Besatzung die geladenen Gäste. Ganz dicht am Wale, mitten im Kampf auf Leben und Tod, handhabte er seine gnadenlose Lanze kühl und mit leichter Hand, so wie ein Kesselflicker, der pfeifend den Hammer schwingt. Seite an Seite mit dem wütendsten Ungetüm summte er seine alten Gassenhauer. Der Rachen des Todes war für diesen Mann durch jahrelange Gewöhnung zu einem Lehnstuhl geworden. Was ist denn in dem Becher da, Stuart? Ingwer? Was heißt hier Ingwer? Branntwein wollen wir. Branntwein für den Harpunier, der vom Wal kommt. Prost, Flask. Der dritte Steuermann hieß Flask, geboren in Tisbury auf Martha's Vineyard. Ein kurzer, stämmiger junger Bursche mit roten Backen und äußerst kampflustig. Wenn zum Wale ging, hielt er die großen Leviathane sozusagen für seine persönlichen Erbfeinde, die ihn schwer gekränkt hatten. Folglich war es Ehrensache, ihnen den Garaus zu machen, wann immer er sie traf. Ja! Holt ihr den Tunnel! Dranbleiben! Ja! Holt! Wollt ihr wohl pullen? Was ist denn los? Wir kommen doch gar nicht vom Fleck! So geht's nicht, Jungs! Pull! Hey, stopp! Stopp, ich sag's dir! 100 Fässer ist das! Ich sag's dir! 100 Fässer! Kinder, verliert mir den Kurs nicht! Dranbleiben! Da schwimmen 3000 Dollar, Männer! Das ist die Bank von England! Pull! Wie man bei Zimmerleuten geschmiedete und geschnittene Nägel unterscheidet, so lässt sich auch die Menschheit unterteilen. Der kleine Flask war einer von den Geschmiedeten, geschaffen dafür, fest zu sitzen und lang zu halten. Diese drei Steuerleute, Starbuck, Stubb und Flask, waren bedeutsame Männer. Innerhalb der großen Schlachtordnung, in der Kapitän Ahab seine Streitkräfte bald aufstellen würde, um über die Wale herzufallen, stellten diese drei Bootsführer gewissermaßen die Hauptleute dar, die Kompanien führten. Da nun in diesem berühmten Walfanggewerbe jeder Steuermann oder Bootsführer, wie vormals ein mittelalterlicher Ritter, stets von seinem Bootssteurer oder Harpunier begleitet wird, der ihn in heiklen Momenten mit einer frischen Lanze versorgt, wenn die alte bei dem Angriff übel verdreht oder verkrümmt wurde, ist es nur angemessen, wenn wir an dieser Stelle berichten, wer die Harpuniere der Pequod waren und zu welchem Bootsführer ein jeder gehörte. Als erstes war da Quiquick, den Starbuck der erste sich als Knappen auserkoren hatte. Aber Quiquick kennt ihr ja schon. Dann war da Tashtego, ein reinrassiger Indianer von Gayhead, dem westlichsten Vorgebirge von Martha's Vineyard, wo es noch immer die letzten Reste eines Dorfes von Rothäuten gibt, das der benachbarten Insel Nantucket seit langem viele ihrer verwegensten Harpuniere geliefert hat. Im Walfanggeschäft bezeichnet man sie üblicherweise mit dem Sammelnamen Gayheader. Hey, Tashtego, siehst du ihn? Er zieht genau nach Lee, bleib dran! Tashtegos langes, glattes, pechschwarzes Haar, seine hohen Wangenknochen und dunklen, runden Augen groß und orientalisch für einen Indianer, antarktisch aber im Funkeln ihres Blickes, all das reichte aus, um ihn als Erben des unverfälschten Blutes jener stolzen Krieger und Jäger auszuweisen, die einst auf der Spur des großen Neuengland-Elches mit dem Bogen in der Hand die jungfräulichen Wälder des Festlands durchstreift hatten. Mach die Warpleine klar, Tashtego! Ich geb sie mit der Lanze! Tashtego war der knappe Stubbs des zweiten Steuermannes. Der dritte der Harpuniere hieß Dagoo. Ein riesiger, rabenschwarzer Neger, ein Wilder mit löwengleichem Gang. Von seinen Ohren hingen zwei goldene Ringe herab, so groß, dass die Seeleute sie Ringbolzen nannten und meinten, dass sich die Marssegelfallen daran belegen ließen. Na gut, ein Walschnitzel muss her, ehe ich mich in die Koje haue. Ab über Bord mit dir! Schneid mir ein zartes Stück aus seiner Lende! Was den Rest der Schiffsbesatzung betrifft, so sei gesagt, dass bis zum heutigen Tag nicht einmal die Hälfte der vielen tausend Männer vor dem Mast, die auf amerikanischen Walfängern segeln, geborene Amerikaner sind, wenn auch fast alle Offiziere. Nicht wenige dieser waljagenden Seeleute stammen von den Azoren, wo die Walfänger aus Nantucket auf der Fahrt in die Fanggründe häufig anlegen, um ihre Mannschaft aus den Reihen der wettergegerbten, abgehärteten Bauern dieser felsigen Gestade auf Sollstärke zu bringen. Was für eine verschworene Schar. Eine Abordnung von allen Inseln der Meere und allen Ecken der Erde, die den alten Ahab auf der Pequod begleiteten, um die Beschwerden der ganzen Welt vor die Schranken jenes Gerichtes zu bringen, von dem nur wenige jemals zurückkehren. Blow your winds high, ho. On the way of running gear and blow, boys, blow. Nach dem Auslaufen aus Nantucket war an Deck von Kapitän Ahab mehrere Tage lang nichts zu sehen. Die Steuerleute lösten einander regelmäßig als Wachhabende ab. Allerdings kamen sie bisweilen mit so unerwarteten und herrischen Befehlen aus der Kajüte zurück, dass sie das Kommando ersichtlich nur stellvertretend führen konnten. Ja, ihr oberster Herr und Diktator befand sich an Bord. Obschon bis dato keine Menschenseele seiner gewahr geworden war, die zu dem nunmehr sakrosankten Refugium der Kajüte keinen Zutritt hatte. Da das Schiff nun an Weihnachten aus dem heimatlichen Hafen gesegelt war, hatten wir geraume Zeit beißend kaltes Nordpolwetter, obschon wir die ganze Zeit südwärts vor ihm davonliefen und mit jedem Grad und jeder Minute nördlicher Breite unseres Turns diesen gnadenlosen Winter und all sein unerträgliches Klima ein wenig weiter hinter uns ließen. Es war einer der nicht ganz so dräuenden, doch immer noch reichlich trüben und grauen Morgen dieser Übergangszeit, da das Schiff, von günstigem Wind beflügelt, mit rachedurstigen Sprüngen und schwermütiger Schnelligkeit durchs Wasser schoss, als ich beim Ruf für die Vormittagswache an Deck ging und meinen Blick auf die Heckreling richtete, worauf mich jäh ein ahnungsvoller Schauer überlief. Die Wirklichkeit übertraf jede Befürchtung. Kapitän Ahab stand auf seinem Achterdeck. Er wirkte wie ein Mann, den man vom Scheiterhaufen zerrt, nachdem das Feuer blitzschnell all seine Glieder versenkt hat, ohne sie zu verzehren oder ihnen ein Jota ihrer über Jahre gewachsenen Kraft zu rauben. Ein gärtenschlankes Mahl, weißlich und leichenfahl, stach aus seinem grauen Haar hervor und lief seitlich über sein lohbraun verbranntes Gesicht und seinen Hals hinab, bis es in seiner Kleidung verschwand. Beiderseits des Achterdecks der Pequod war nicht weit von den Besanwanden ein Loch, ungefähr einen halben Zoll tief in die Planken gebohrt. Kapitän Ahab stand aufrecht da, sein Knochenbein in das Loch gestützt, einen Arm erhoben, eine Wand greifend und blickte gerade voraus über den stetig stampfenden Bug. Unendliche, unerschütterliche Kraft und ein entschlossener, unbeugsamer Wille lagen in der starren und furchtlosen, vorwärts zielenden Unbedingtheit dieses Blickes. Nach und nach kam es, dass er fast ständig an der frischen Luft war. Allerdings wirkte er bei allem, was er sagte oder sichtbar tat, auf dem nun endlich sonnigen Deck noch immer so überflüssig wie ein vierter Mast. Einige Tage vergingen. Eis und Eisberge lagen allesamt achter aus, und die Pequod rollte nun durch Quitos heiteren Frühling, der auf See an der Schwelle zum ewigen August der Tropen beinahe rund ums Jahr währt. Schwer fiel es dem, der schlafen musste, zu wählen zwischen so betörenden Tagen und so verführerischen Nächten. Das war auch bei Ahab nicht anders. Nur, dass er neuerdings so viel Zeit an der frischen Luft verbrachte, dass seine Besuche in Wahrheit eher der Kajüte galten als umgekehrt. Einem alten Skipper wie ihm kam es wie der Abstieg in die eigene Gruft vor, wenn er diesen engen Niedergang hinabstieg. So kam es, dass alle 24 Stunden, wenn die Nachtwache aufgezogen war und die stete Stille sich allmählich über das Schiff senkte, der schweigende Rudergänger gewöhnlich ein Auge auf das Kajütslug hatte. Bald tauchte der Alte auf, an das eiserne Geländer gekrallt, um seinen Krüppelschritt zu stützen. An Deck zeigte er dann Rücksicht und menschliche Züge, sah er doch nachts davon ab, auf dem Achterdeck hin und her zu patrouillieren. Für seine knochenmüden Steuerleute nämlich, die keine 6 Zoll unter seinem Walbeinfuß Schlaf suchten, hätte das widerhallende Knacken und Pochen seines knochigen Trittes so viel Lärm bedeutet, dass sie vom Malmen der Haifischzähne geträumt hätten. Einmal aber lastete die Schwermut zu drückend auf ihm, und als er schweren, polternden Schrittes das Schiff von der Heckreling bis zum Großmast durchmaß, stieg Stubb, der wunderliche Zweite, an Deck und merkte unsicher und mit scherzhafter Unterwürfigkeit an, dass niemand widersprechen könne, wenn es Kapitän Ahab beliebe, auf den Planken auf- und abzuwandeln, dass es vielleicht aber doch irgendwie möglich wäre, leiser zu gehen. Ja, doch, ja! Vage und zögerlich deutete er etwas von einem Stumpen aus Tauwerk an, in welchen man den Walbeinfuß stecken könne. Ach, Stubb, du kanntest deinen Ahab noch nicht. Ach, verschwinde! Ich hatte es nur vergessen, Mann! Konter! Den ab ins nächtliche Grab mit dir, na los! Kusch dich, du Hund! Ab in die Hütte! Stubb verschlug es für einen Augenblick wirklich die Sprache. So überrascht war er von diesem unerwarteten Ausbruch. Scher dich weg! Was, Sir, was? Stubb schweigt nicht handzahm, wenn man ihn einen Hund heißt, Sir. Dann sei zehnfach ein Esel genannt und Maultier und Schafskopf! Ab mit dir! Oder ich sorge dafür, dass du vom Erdboden verschwindest. Scher dich weg! Far away in Canada. Far across the sea. Ruhig. Ganz ruhig, Stubb. Halt. Jetzt weiß ich nicht so ganz genau, soll ich zurückgehen und ihm eine reinhauen, oder? Ja. Was? Soll ich hier auf die Knie fallen und beten? Für ihn? Seltsam, seltsam. Der ist so ziemlich der seltsamste Alte, mit dem Stubb jemals gesegelt ist. Wie der mich angeblitzt hat. Augen wie Pulverpfannen. Verrückt ist er. Da liegt was auf der Seele, so sicher wie was an Deck liegt, wenn die Planken knacken. Ein hitziger Kerl, der Alte, voller Rätsel. Steigt Nacht für Nacht in die Achterlast runter, sagt Tykop, der Steward. Wozu? Würde ich gern wissen, wer sich da unten trifft und mit wem. Na, kommt Zeit, kommt Rat, Stubb. Jetzt erst mal ein Schläfchen. Verdammt, lohnt sich schon, auf die Welt gekommen zu sein, wenn man nur gleich wieder an der Matratze horchen kann. Nicht denken, Stubb. Ist doch dein 11. Gebot, du sollst nicht denken. Du sollst schlafen, wenn du kannst, das ist das 12. Moment mal. Hat er mich jetzt wirklich einen Hund genannt? Oder einen 10-fachen Esel und dann jede Menge Schafsköpfe draufgehäuft? Wirklich getreten hat er mich wahrscheinlich auch und ich hab's noch nicht mal bemerkt, so verdattert wie ich war. Was zum Henker ist los mit dir, Stubb? Kannst dich ja kaum auf den Beinen halten. Hat mich richtig auf den falschen Kiel gelegt, dass ich dem Alten in die Quere gekommen bin. Herrgott, nochmal, Stubb. Das war ein schlechter Traum. Ab in die Hängematte und morgen früh werden wir weitersehen. Schon segelt die Pequod kühn über die Tiefe der See. Doch bald wird sie sich in ihren uferlosen, hafenfernen Unermesslichkeiten verloren haben. Ehe das aber geschieht, ehe ihr tangbärtiger Rumpf Seite an Seite mit den muschelbewachsenen Leibern der Leviathane rollt, tun wir gut daran, uns zuallererst mit etwas zu beschäftigen, das unerlässlich ist, wollen wir die spezifischen leviathanischen Anspielungen und Offenbarungen aller Art verstehen und würdigen können, die sogleich folgen werden. Was ich euch nun vorlegen möchte, ist eine Systematik des Wales, geordnet nach seinen wichtigsten Gattungen. Das ist freilich keine leichte Aufgabe. Die Klassifikation der Elemente eines Chaos, nichts weniger als das, wird hier unternommen. Kein Zweig der Zoologie ist so verästelt und verwachsen wie jener, welcher Zetologie geheißen, sagt Kapitän Scoresby, Anno Domini 1820. Er ist der beste Fachmann, den es gibt, was den Grönland- oder Glattwal als eigenen Gegenstand angeht. Scoresby aber wusste nichts und sagt uns nichts über den großen Pottwal. Und verglichen mit dem ist der Grönlandwal kaum der Rede wert. Ich werde mich nicht an einer bis in alle Einzelheiten exakten Anatomie der verschiedenen Arten versuchen, noch auch nur an einer hinreichenden Beschreibung, zumindest nicht jetzt und nicht hier. Mein Anliegen ist es an dieser Stelle einfach, den Entwurf einer Systematik der Zetologie zu zeichnen. Ich bin der Architekt, nicht der Baumeister. Freilich ist das kein leichtes Unterfangen. Gar schrecklich ist's, ihnen bis auf den Meeresgrund hinterherzutauchen, die Hände auf die unaussprechlichen Grundfeste, ja die Rippen und die Hüfte der Welt zu legen. Ich bin durch Bibliotheken geschwommen und über Weltmeere gesegelt. Ich habe mit diesen meinen Händen Wale berührt. Mir ist es ernst und ich will es wagen. Hiermit gebe ich kund, dass ich alle Beweise außer Acht lasse und den guten, altmodischen Standpunkt vertrete, dass der Wal ein Fisch sei. Wobei ich mich auf den heiligen Jona als Rückendeckung berufe. Da wir nun diese grundsätzliche Frage geklärt haben, stellt sich die nächste. Nämlich, in welcher Hinsicht der Wal sich innerlich von anderen Fischen unterscheidet. Kurz und knapp sind es diese. Lungen und warmes Blut, wohingegen alle anderen Fische lungenlose Kaltblüter sind. Weiter. Wie sollen wir den Wal nach seinen offensichtlichen äußerlichen Eigenschaften bestimmen, um ihn so für alle Zeiten klar und deutlich zu kennzeichnen? Um es kurz zu machen, ein Wal ist ein blasender Fisch mit einem waagerechten Schwanz. Da habt ihr ihn. Ganz gleich wie kurz ist diese Begriffsbestimmung doch das Ergebnis langer, tiefsinniger Betrachtung. Ein Walross bläst ungefähr wie ein Wal, aber das Walross ist kein Fisch, weil es amphibisch lebt. Doch der letzte Teil der Definition ist im Verbund mit dem ersten Teil sogar noch zwingender. Fast jeder wird bemerkt haben, dass alle dem Landbewohner vertrauten Fische keinen flachen, sondern einen senkrechten, auf- und niederstehenden Schwanz besitzen. Dagegen nimmt bei den blasenden Fischen der Schwanz, mag er auch ähnlich geformt sein, ausnahmslos eine waagerechte Stellung ein. Der Größe nach teile ich die Wale in drei größere Bücher ein, welche weiter in Kapitel unterteilt werden können. Und diese drei sollen sie alle umfassen, die kleinen wie die großen Wale. Erstens, der Foliowal. Zweitens, der Oktavwal. Drittens, der Duodezwal. Folios. Unter diese rechne ich die folgenden Kapitel. Erstens, den Pottwal. Zweitens, den Glattwal. Drittens, den Finnwal. Viertens, den Buckelwal. Fünftens, den Messerrückenwal. Sechstens, den Schwefelbauchwal. Buch 1, Folio, Kapitel 1, Pottwal. Dieser Wal, unter den Engländern von alters her vage als Amboskopf bekannt, ist der heutige Cachalot der Franzosen und der Pottfisch der Deutschen und der Makrocephalus der lange Wortemacher. Er ist zweifelsohne der größte Bewohner des Globus, von allen Walen der mächtigste Gegner im Kampf, majestätischer als alle anderen im Aussehen und schließlich der weitaus wertvollste Wal für den Handel. Ist er doch das einzige Lebewesen, aus dem jener wertvolle Stoff, das Walrad, gewonnen wird. Über all seine sonstigen Eigentümlichkeiten werden wir uns andernorts noch öfters verbreiten. Es ist hauptsächlich seine englische Bezeichnung, Spermwal, um die es mir nun zu tun ist. Philologisch betrachtet ist Spermwal absurd. Man glaubte, selbiges Spermazet sei jener lebensspendende Saft des Grönlandwals, auf den die erste Silbe des Wortes Spermwal wortwörtlich Bezug nimmt. Zu jener Zeit war Walrat überdies außerordentlich rar und wurde nicht zur Beleuchtung verwandt, sondern ausschließlich als Salbe und Arznei. Es war nur beim Apotheker zu bekommen. So etwa, als würde man heutzutage eine Unze Rhabarberwurzel kaufen. Als im Laufe der Zeit die wahre Natur des Spermazets bekannt wurde, behielten die Händler, so vermute ich, seinen ursprünglichen Namen weiterhin bei, zweifellos, um den Wert des Walrats durch eine Vorstellung zu steigern, die so wundersam auf seine Seltenheit hindeutete. Buch 1, Folio, Kapitel 2, Glattwal. In einer Hinsicht ist dies der ehrwürdigste unter den Leviathanen, da er als erster regelmäßig vom Menschen gejagt wurde. Er liefert, was allgemein als Walbein oder Fischbein bekannt ist, dazu den Walfischtran, auch Walöl genannt, der im Handel als minderwertige Ware gilt. Von den Waljägern wird er wahllos mit sämtlichen folgenden Namen belegt: Walfisch, Grönlandwal, schwarzer Wal, großer Wal, echter Wal, Glattwal. Manche glauben, einen Unterschied zwischen dem Grönlandwal der Engländer und dem Glattwal der Amerikaner zu erkennen. Aber in ihren wichtigsten Merkmalen stimmen beide haargenau überein. Außerdem hat niemand bis dato ein einziges entscheidendes Faktum beibringen können, auf dem eine grundsätzliche Unterscheidung gründen könne. Damit endet Buch 1, Folio. Und hiermit beginnt Buch 2, Octavo. Octavos. Diese umfassen die Wale mittlerer Größe, zu denen fürs Erste die folgenden gezählt werden können. Erstens der Butzkopf. Zweitens der Schwarzwal. Drittens der Narwal. Viertens der Mörderwal. Fünftens der Drescher. Buch 2, Octavo. Kapitel 4, Mörderwal. Über diesen Wal ist den Jägern Nantuckets kaum Genaueres bekannt und dem erklärten Naturforscher gar nichts. Nach dem wenigen, was ich aus der Ferne von ihm gesehen habe, würde ich sagen, dass er etwa die Größe des Butzkopfs erreicht. Er ist ein großer Wüterich, eine Art Fidschi-Fisch. Manchmal packt er die großen Foliowale bei den Lippen und hängt wie ein Blutegel daran, bis das gewaltige Tier, zu Tode gemartert, den Geist aufgibt. Der Mörderwal wird niemals gejagt. Ich habe nie vernommen, welcher Art sein Tran ist. Mit dem Namen, der diesem Wale gegeben ward, mag man ob dessen mangelnder Unterscheidungskraft nicht einverstanden sein, denn alle sind wir Mörder, zu Lande wie zur See, die Bonapartes und Haifische eingeschlossen. Buch 2, Octavo, Kapitel 5, Drescher. Dieser Gentleman ist für seinen Schwanz berühmt, den er als Rute gebraucht, wenn er auf seine Feinde eindrischt. Er erklimmt den Rücken des Foliowals und während der seines Weges schwimmt, verdient er sich die Überfahrt, indem er auf ihn einprügelt, so wie manche Schulmeister sich auf ähnliche Weise durchs Leben schlagen. Vom Drescher ist noch weniger bekannt als vom Mörderwal. Beide sind sie Banditen und stehen außerhalb von Recht und Gesetz, selbst in den gesetzlosen Meeren. Damit endet Buch 2, Octavo. Und es beginnt Buch 3, Duodez. Duodecimos. Diese umfassen die kleineren Wale. Erstens der Heißer-Juche-Tümmler. Zweitens der Piratentümmler. Drittens der Mehlmaultümmler. Doch nun lasse ich meine Systematik der Zetologie solchermaßen unvollendet stehen, just wie es dem großen Dom zu Köln erging, auf dessen unvollendetem Turme hoch droben noch der Baukran steht. Denn mögen auch kleinere Gebäude von ihren ursprünglichen Architekten vollendet werden, die großen und erhabenen, die wahren Bauwerke überlassen den Schlussstein stets der Nachwelt. Da sei Gott vor, dass ich jemals etwas zur Vollendung brächte. Mein ganzes Buch ist nur ein Entwurf. Nein, nur der Entwurf zu einem Entwurf. Ach, Zeit, Kraft, Geld und Geduld. Far away in Canada. Far across the sea. There's a vessel fondly wails, making a home for me. Du, hör zu, Flask. So einen seltsamen Traum habe ich noch nie geträumt. Du kennst doch das Knochenbein vom Alten. Also, ich träumte, dass er mich damit trat. Und bei meiner Seele, mein Kleiner, als ich versuchte, ihm auch einen Tritt zu verpassen, hab ich mir mein Bein abgetreten. Und dann war Ab auf einmal, schwupps, eine Pyramide. Und ich trete weiter wie ein verdammter Narr auf ihn ein. Aber was noch wunderlicher war, Flask, du weißt ja, wie wunderlich alle Träume sind. Bei all meiner wütenden Raserei denke ich bei mir, was soll der Aufstand? Wegen eines Tritts. Ist ja kein richtiges Bein, bloß ein künstliches. Und da macht es einen himmelweiten Unterschied, ob du einen lebendigen Stoß bekommst oder einen leblosen. Was ist denn sein Bein schon anderes als ein Stock? Ein Stock aus Walbein. Ja, denke ich. Doch nun kommt das Ulkigste an meinem Traum, Flask. Während ich auf die Pyramide eintrete, fasst mich ein alter, buckliger Meergreis mit Haaren wie ein Dachs bei den Schultern und dreht mich herum. »Was treibst du da?« sagt er. »Herr Gott, habe ich mich erschrocken. Was für eine Fratze. Was ich da treibe, sag ich endlich. Was geht's euch an, Meister Buckelmann? Wollt ihr einen Fußtritt?« Beim allmächtigen Flask, kaum hatte ich das gesagt, da kehrt er mir sein Heck zu, beugt sich vor und hebt einen Haufen Seetang hoch, der ihm als Lendenschutz dient, und was denkst du wohl, was ich sehe? Donnerwetter, Mann, sein Heck steckte voller Marlspieker, alle mit der Spitze nach außen. Ich überlege kurz und sage, ich denke, ich werde euch keinen Fußtritt verpassen, Alterchen. Weiser Stubb, sagt er, weiser Stubb, pass auf, wir wollen die Beleidigung mal bekakeln. Kapitän Ab hat dir einen Fußtritt gegeben, nicht? Ja, hat er, sag ich, genau hierhin. Sehr gut, sagt er, hat sein Knochenbein dafür genommen, nicht? Ja, hat er, sag ich. Tja, mein weiser Stubb, sagt er, was beklagst du dich dann? Hat er es nicht gut damit gemeint? Es war doch kein gewöhnliches Kiefernholzbein, oder? Nein, du bist von einem großen Manne getreten worden, und zwar mit einem wunderschönen Bein aus Walknochen, Stubb. Das ist eine Ehre, wie ich finde. Merk dir, was ich sage. Lass dich von ihm treten. Sieh es als ehrenvoll an, von ihm getreten zu werden, und tritt auf keinen Fall zurück. Denn du kannst dich nicht selbst bedienen, weiser Stubb. Siehst du die Pyramide nicht? Bei diesen Worten schien er auf einmal seltsam in die Lüfte zu entschweben. Ich schnarchte einmal kräftig, wälzte mich auf die andere Seite, und da lag ich wieder in meiner Hängematte. Heda! Weißt du, Flask, das Beste ist, man lässt den Alten in Ruhe und gibt keine Widerworte. Ganz gleich, was er sagt. Hey da, Ausguck! Was ruft er denn noch schon wieder? Scharf Ausschau halten da oben! Es gibt Wale hier, hört ihr? Und wenn ihr einen Weißen sichtet, dann schreit euch gefälligst die Lunge aus dem Leib! Also! Es ist Mittag. Teigkopp, der Steward, steckt sein bleiches Brotleibgesicht aus dem Achterlug und verkündet seinem Herrn und Meister, es sei angerichtet. Dieser sitzt im Beiboot, achtern an Leeseite, hat soeben die Sonne geschossen und rechnet nun schweigend sein Mittagsbesteck auf dem glatten, ovalen Täfelchen aus, das auf dem oberen Teil seines Knochenbeins dieser täglichen Verrichtung vorbehalten ist. Da er diese Meldung völlig unbeachtet lässt, könnte man meinen, der schwermütige Ahab habe seinen Diener gar nicht gehört. Doch bald greift er in die Besanwanden, schwingt sich an Deck und verholt sich in die Kajüte, wobei er mit ruhiger, unbewegter Stimme sagt: »Essen, Mr. Starbuck!« Sobald das letzte Echo seines Sultans Schritts erstorben ist und Starbuck, der erste seiner Emire, sicher sein kann, sein Herr habe nun an der Tafel Platz genommen, erwacht Starbuck aus seiner Erstarrung, geht ein paar Mal an Deck auf und ab, wirft einen ernsten Blick in das Kompasshäuschen. »Essen, Mr. Stubb!« und begibt sich unter Deck. Der zweite Emir trödelt noch ein Weilchen am Takelwerk herum, rüttelt sanft an der Großbrasse und folgt seinen Vorgänger mit einem rasch hingeworfenen »Essen, Mr. Flask!« Der dritte Emir aber, der sich nun ganz allein auf dem Achterdecke wiederfindet, scheint auf einmal seltsam enthemmt, denn er blinzelt verständnisinnig in alle vier Himmelsrichtungen, schlenkert seine Schuhe von den Füßen und verfällt just über des Großtürkenhaupt in einen rasenden, aber lautlosen Wirbelwind von einer Hornpipe. Dann schleudert er geschickt die Mütze hinauf in seine Hutablage, den Besan-Tom. »Mr. Flask!« »Aye, Sir!« Aber bevor er unter Deck über die Schwelle der Kajütentür schreitet, hält er inne, setzt eine ganz andere Miene auf und dann tritt der übermütige, unbefangene kleine Flask als Figur des Abjektus, des Sklaven, dem König Ahab, unter die Augen. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie ein stummer, langmähniger Seelöwe am weißen Korallenstrande thronte Ahab über seiner walbeinverzierten Tafel, umgeben von seinen kampfeslüsternen, aber immer noch ehrerbietigen Jungen. Jeder Offizier wartete, bis die Reihe an ihn kam und ihm vorgelegt wurde. Ich glaube, dass sie diesen Moment für nichts in der Welt mit der beiläufigsten Bemerkung entweiht hätten. Nicht einmal über etwas so Unverfängliches wie das Wetter. Oh nein. Und wenn Ahab die Scheibe vom Rinderbraten zwischen Messer und Gabel nahm und Starbuck bedeutete, seinen Teller hinzuhalten, empfing der Steuermann sein Fleisch, als nehme er Almosen entgegen. Er schnitt es behutsam und zuckte zusammen, wenn das Messer zufällig auf dem Teller kratzte. Er kaute es geräuschlos und schluckte es vorsichtig hinunter. Denn so wie das Krönungsbankett zu Frankfurt, wo der deutsche Kaiser in würdevollem Ernst mit den 7 Kurfürsten des Reiches speist, waren auch diese Mahlzeiten in der Kapitänskajüte feierliche Mähler, die in ehrfürchtigem Schweigen eingenommen wurden. Und das, obwohl der alte Ahab Tischgespräche nicht untersagt hatte, nur er selbst blieb stets stumm. Was für eine Erleichterung für den erstickenden Stubb, wenn auf einmal unten in der Last eine Ratte lärmte. Und dann der arme kleine Flask, der jüngste Sohn und das Nesthäkchen dieser saft- und kraftlosen Familienfeier. Er bekam die Knochenstücke vom Pökelfleisch. Vom Geflügel hätte er die Beinchen bekommen. Hätte Flask nämlich gewagt, sich selbst zu bedienen, wäre dies in seinen Augen schwerem Raub gleichgekommen. Am wenigsten wagte Flask, von der Butter zu nehmen. So kam es, dass Flask einmal unter 4 Augen zugab, er habe seit dem Tage, da er in den ehrenvollen Stand eines Offiziers aufgestiegen sei, niemals etwas anderes gekannt als mehr oder weniger großen Hunger. Stubb, du hast mir doch den närrischen Traum erzählt. Von dir und Ahabs Knochenbein in jener Nacht. Einer, der dich zum weisen Mann gemacht hat. Ich hatte auch einen. Einen närrischen Traum, meine. Weißt du, ich lag in meiner Hängematte und wünschte mir, dass ich vorne im Vorschiss ein gutes, altes Stück Rindfleisch auf die Faust nehmen könnte. Weißt du, so wie ich das damals immer tat, als ich noch als Matrose vorm Mast fuhr. Weißt du, Stubb, das sind nun die Früchte der Beförderung. Das ist die Eitelkeit des Ruhmes und der Wahnwitz des Lebens. Mahlzeit. Mahlzeit. Nun bildeten Ahab und seine 3 Steuerleute das, was man auf der Pequod die erste Tafelrunde der Kajüte nennen könnte. Nach ihrem Abgang, der in umgekehrter Reihenfolge ihrer Ankunft erfolgte, Wurde die Segeltuchdecke abgezogen oder vielmehr vom leichenbleichen Stuart hurtig halbwegs ordentlich hergerichtet? Darauf wurden dann die drei Harpuniere zum Festschmaus gebeten, die sich als Erben in die Hinterlassenschaft teilten. Heikop, Feuerei, wir haben Hunger. Hunger! Sie verwandelten die Kajüte der Großen und Mächtigen vorübergehend in eine Art Gesindestube. Hey, Stuart, haben Hunger! Im auffälligen Gegensatz zur fast unerträglichen Gezwungenheit und unausgesprochenen, unsichtbaren Unterwerfung unter das Joch an der Kapitänstafel stand die ganz und gar sorglose Zwanglosigkeit und Gemütlichkeit, die beinahe unbändige Demokratie dieser niederen Gesellen, der Harpuniere. Quiequeck und Tashtigo legten einen so gewaltigen Appetit an den Tag, dass der bleiche Teigkopf zum Füllen der Lücken, die das vorhergehende Mahl gerissen hatte, sich oftmals genötigt sah, eine gewaltige, gepökelte Lende heranzuschaffen, die er allem Anschein nach in einem Stück aus dem ganzen Ochsen herausgehauen hatte. Es war ein denkwürdiger Anblick. Quiequeck saß gegenüber von Tashtigo und bleckte seine spitz zugefeilten Zähne dem Gebiss des Indianers entgegen, während der Gu sich neben ihnen auf dem Fußboden niedergelassen hatte, weil eine Bank seinen leichenkarren, schwarz gefiederten Kopf auf Höhe der niedrigen Deckbalken gebracht hätte. Bei jeder Bewegung seiner gewaltigen Glieder erzitterte das Gebälk der niedrigen Kajüte, als betrete ein afrikanischer Elefant das Schiff. Ach, armer Teigkopf! Schwer ist das Los des weißen Kellners, der bei Kannibalen kellnert. Nicht die Serviette sollte er über dem Arm tragen, sondern einen Schutzschild davor. Irgendwann freilich standen die drei Salzwasserkrieger dann zu seiner großen Freude auf und gingen. Und in seinen leicht gläubigen, märchenversessenen Ohren klirrten ihre kriegerischen Knochen bei jedem ihrer Schritte wie maurische Säbel in ihren Scheiden. Oh, ja, ja. Der arme Anabo. Daudu du, die Fenua, der. Das Wetter war bereits freundlicher geworden, als ich im gebührenden Wechsel mit den anderen Seeleuten meine erste Ausguckwache antrat. Auf den meisten amerikanischen Walfängern werden die Masttoppen beinahe zeitgleich mit dem Auslaufen bemannt, auch wenn das Schiff womöglich 15.000 Meilen und mehr zu segeln hat, ehe es seine eigentlichen Fanggründe erreicht. Und wenn es sich nach einer Fahrt von 3, 4 oder 5 Jahren der Heimat nähert und irgendwo noch ein Gefäß nicht gefüllt ist, und sei es bloß ein leeres Fläschchen, dann bleiben seine Toppen bis zum letzten Moment besetzt und erst wenn die Sky-Segelstängen in den Mastenwald des Hafens eintauchen, lässt es die Hoffnung endgültig fahren, noch einen weiteren Wal zu fangen. Ausguck besetzen! Aye, Sir! Die drei Masttoppen bleiben von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang besetzt. Die Seeleute gehen ihre regelmäßigen Wachen wie am Ruder und lösen einander alle 2 Stunden ab. Im heiteren Wetter der Tropen ist es dort oben im Masttop überaus angenehm. Ja, für den tiefsinnigen Träumer ist es eine wahre Wonne. Da stehst du nun 100 Fuß über den schweigenden Decks und schreitest über die Tiefe dahin, als wären die Masten riesige Stelzen, derweil unter dir zwischen deinen Beinen sozusagen die gewaltigsten Meeresungeheuer dahinziehen. Da stehst du nun verloren in den unendlichen Wogenreihen der See, und nichts regt sich außer den kräuselnden Wellen. Träge, träumend, wiegt sich das Schiff. Schläfrig weht der Passat. Alles lässt wohlig dich erschlaffen. Köstliche Ereignislosigkeit. Ich für meinen Teil pflegte die Wanten sehr gemächlich hinaufzutrödeln, verweilte ein bisschen auf der Marschsaling für einen Plausch mit Quiequeck oder sonst einem Wachfreien, den ich dort vorfinden mochte, stieg dann ein Stück weiter hinauf, ließ ein träges Bein über die Marsrahe baumen, warf einen ersten Blick über die wässrigen Weidegründe und enterte endlich zu meinem endgültigen Bestimmungsort auf. Lasst mich an dieser Stelle mein Herz erleichtern und frank und frei gestehen, dass ich nur kläglich Wache hielt, wo mir doch die großen Fragen des Universums durch den Kopf gingen, wie sollte ich da völlig auf mich allein gestellt in solch gedankenschwangerer Höhe meine Pflicht wirklich ernst nehmen, den ständigen Befehl aller Walfänger zu beachten, halt dein Luvauge offen und sing allemal aus!

Dahinter denke ich manchmal, ist nichts mehr. Gott steh mir bei. Uns allen stehe er bei. Der Meister meiner Seele ist gefunden. Ein Irrer hat sie übermannt. Unerträglich schmerzt der Stachel, dass der gesunde Geist auf solchem Feld die Waffen strecken muss. Indes, ich habe noch Hoffnung. Die Zeiten und Gezeiten, sie nehmen ihren Lauf. Der verhasste Wal kann in dem ganzen weiten Rund der wässerigen Welt seines Weges schwimmen, so wie der kleine Goldfisch in seinem gläsernen Globus. Sein Vorsatz schreit zum Himmel. Mag Gott ihn noch vereiteln. Ich würde ein Herz mir fassen, wäre es nicht schwer wie Blei. Doch meine Uhr ist abgelaufen und um mein Herz das alles richtende Gewicht jetzt wieder aufzuwinden, fehlt mir der Schlüssel. Oh, was für Höllenorgien. Das übermütige Gelärm, es kommt von vorn. Doch hör, wie stetig still es achtern ist. Doch gebt Friedlohn, ihr Zecher, und teilt die Wachen ein. Ah, Leben. Leben. Jetzt spüre ich das Grauen, das untergründig in dir lauert. O, steht mir bei. O, haltet mich, o, fesselt mich, ihr guten Mächte. Den Grog, den Grog. Trinken und weitergeben. Trinkt, los, lasst ihn kreisen, Männer. Das Zeug ist heiß wie Satans Huf. Stuart, schenk nach. Sieh, Starbuck. Sieh, die Tat, sie ist getan. Die Sonne dort, sie wartet nur darauf, den Schwur noch zu besiegeln. Trinkt aus, ihr Harpuniere. Trinkt und schwört. Schwört Tod dem Moby Dick. Gott soll uns alle miteinander hetzen, wenn wir ihn nicht zu Tode hetzen. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Dritter Teil. Ismael Rufus Beck. Melville Felix von Manteuffel. Kapitän Ahab Manfred Zapatka. Starbuck Ulrich Mattes. Stubb Bernhard Schütz. Flask Carsten Hübner. Und viele andere. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Anja Scheifinger. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002.